Doch halt! Ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 28,19, steht tatsächlich doch etwas von der christlichen Taufe. Jesus beauftragte nach seiner Auferstehung die Jünger: Gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein eminent wichtiger Befehl, und trotzdem sagen Markus in seinem echten Schluss, Lukas und sogar Johannes nichts von einem Taufbefehl Jesu. Wie seltsam ist doch die Angelegenheit der Taufe in den Evangelien aufgefasst und behandelt. Warum die plötzlich so schüchtern gewordene Gemeindelegende trotz stärkster Anregung nicht zu bewegen war, mehr als zum Teil verklausulierte winzige Andeutungen über das Taufen Jesu im Johannesevangelium verlauten zu lassen, ist ein Problem, das auf natürliche Weise keine Lösung finden kann. Denn wenn Jesus wirklich selbst getauft hätte, oder wenn das die Jünger bei seinen Lebzeiten schon getan hätten, dann hätten natürlich die Synoptiker diese Tatsache nicht versehentlich übergangen oder gar bewusst unterdrückt. Wenn jedoch der Taufkult erst eine Erfindung der Urgemeinde war, dann hätte die angeblich sonst so resolute Legende nicht bloß im letzten Evangelium die verlegene Bemerkung einfließen lassen, Jesus hätte getauft und doch eigentlich nicht getauft, sondern nur seine Jünger hätten Taufhandlungen vorgenommen. Dass hier ein künstlich geschaffenes Problem vorliegt, bedarf kaum noch eines ausdrücklichen Hinweises. Wir wenden uns sofort der Frage zu, warum verfuhren die gelehrten Fälscher in der Tauffrage so sonderbar? Die spätmittelalterlichen Evangeliendichter sahen sich bezüglich der Behandlung des Taufkomplexes vor eine schwierige Situation gestellt. Ein peinliches Dilemma ließ keine Eindeutigkeit und Klarheit der Angaben über die Taufe zu. Einerseits war es für die Fälscher selbstverständlich, den von ihnen in die neue Philosophie-Religion des Christentums eingeführten Taufritus, wie auch den Abendmahlskult, auf Jesu eigenste Initiative zurückzuführen. Die Notwendigkeit der christlichen Taufe war ja erst dann und erst dadurch zweifelsfrei begründet, dass berichtet wurde, Jesus selbst habe sowohl Befehl als auch Beispiel der Taufe gegeben. Es war gar nicht zu umgehen, wenigstens an einer Evangelienstelle zu berichten, wie der Herr tatsächlich den Jünger den Auftrag erteilte, alle Völker zu taufen. Dabei ist es keineswegs zufällig, dass ein solcher Befehl erst vom Auferstandenen in letzter Minute vor seinem Heimgang zum Vater gegeben wird. Vor allem konnte aber die Wichtigkeit und die Notwendigkeit der Taufe dadurch hervorgehoben und illustriert werden, dass man durch eine Erzählung vor Augen führte, wie der Herr selbst nicht etwa taufte, sondern sich taufen ließ, denn also gebührt es sich. Matthäus 3,15. Sehr gern hätte man nun auch weiter berichtet, dass auch Jesus und die Jünger selbst fleißig allerlei gläubig gewordene getauft hätten. Aber das ging nicht an, denn eine unüberwindliche dogmatische Schwierigkeit stellte sich hier in den Weg. Als man daher durch den Evangelisten Johannes dennoch die lakonische Mitteilung verlauten ließ, Jesus habe selbst getauft, nahm man dieses gefährliche Eingeständnis sofort wieder zurück und verbesserte, nicht der Herr selbst, sondern die Jünger tauften. Aber schon hiermit hat man widerwillig mehr Konzessionen gemacht, als man dogmatisch vertreten konnte. Wo die eigentliche Schwierigkeit liegt, wird sogleich deutlich, wenn man beobachtet, worin das Wesen der Taufhandlung des Bußpredigers und Vorläufers Johannes besteht. Der Vorläufer spricht es selbst aus: Meine Taufe ist nur eine Wassertaufe. Und worin äußert sich der Gegensatz zu solcher Johannestaufe, das Wesen der Christentaufe? Auch darüber weiß uns der Vorläufer aufzuklären, indem er sagt: Ich taufe mit Wasser, aber Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Das Besondere der christlichen Taufe ist also darin zu erblicken, dass sie zwar äußerlich, wie die Johannestaufe, eine Wassertaufe, aber inwendig eine Geisttaufe ist. Wieso soll nun in dem Wesen dieser Geisttaufe eine dogmatische Unmöglichkeit dafür liegen, Jesus und die Jünger während seines Erdenlebens selbst taufen zu lassen? Die Taufe, wie das Abendmahl, ein Sakrament, das heißt eine heilsnotwendige Priesterhandlung, lässt man von Herrn selbst eingesetzt anbefohlen sein. Aber die Einsetzung ist gar nicht das Wesentliche an der Schaffung eines solchen Sakraments. Durch Einsetzung sind die Sakramente noch keineswegs substanziell verwirklicht. Ja, eine ausdrückliche Einsetzung, ein Befehl, ist im Grunde nebensächlich und für das Wesen des Sakramentes überflüssig, denn diese werden durch eine andere besondere Tat geschaffen. Darum hat man im vierten Evangelium die nebensächliche Einsetzung des Abendmahles ganz übergangen, um das Untergeordnete des Einsetzens zu betonen. Durch den Evangelisten Johannes wird es nun direkt ausgesprochen, welche Tat die Sakramente substanziell geschaffen hat: Jesu Heilstod. Damit kommen wir endlich zur Beantwortung unseres Problems, warum Jesus selbst nicht taufen durfte und warum auch die Jünger, solange der Herr lebte, ebenfalls noch nicht substanziell taufen konnten und durften. Sakramentale Elemente wie das Taufwasser und die eucharistische Speise, die dem Gläubigen den Logosgeist, den Heiligen Geist vermitteln, kann es nach dem Johannesevangelium so lange nicht geben, als dieser Geist im irdischen Christus selbst inkarniert ist. Das heißt, sie sind erst nach dessen Tode möglich. In Wahrheit werden die Sakramente gerade durch den Tod Jesu möglich, sofern in seinem Tode der in ihm inkarnierte Logosgeist frei wird und übertragbar wird auf die Gläubigen. Also, weil es erst aufgrund des Todes Jesu eine christliche Geisttaufe geben kann, deshalb durfte und konnte Jesus nicht selbst taufen und deshalb konnte man eigentlich auch die Jünger zu seinen Lebzeiten noch nicht rechtskräftig taufen lassen.